RZ Recordings? Ja, hallo, hier ist der Pascha. Moment. Wer ist dran, bitte? Ja, der Pascha. Ich will ein Feature machen mit Genex. Ja, weißt du noch? Pascha? Sag mal, ja. Bist du nicht der Typ, der letztes Jahr auch genau, schon hier angerufen hat und auch schon ein Feature mit Genex machen wollte? Ja. Das bist du doch, oder? Ja. Wo hast denn du diese Nummer her? Aus dem Telefonbuch. Ja, es hat sich auch nicht viel geändert. Schön, dass du nochmal anrufst. Wieso? Aber wir haben echt im Moment ganz andere Nein. Sorgen. Okay, wir haben ganz andere Sorgen und es klappt auch nicht. Und, ja, aber, das, aber ich kann doch jetzt viel besser sehen. Vergiss es am besten einfach und rufst du irgendwann nochmal an. Aber nicht vor 2012. Nein, pass rufst auf. Rufst du einfach also, am besten gar nicht mehr an. Ich rap jetzt was vor, ja, okay. Lollipop. Bis dann, tschüss.